herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. Auch in ihrer dritten Folge konfrontieren sich Dominik und Yves wieder mit so einfachen wie auch komplexen ausgewählten Lebensfragen und setzen ihren Weg zur Freundschaft damit fort. Sie thematisieren kurz die zuletzt gesehenen Filme sowie die faszinierende stimmliche Bandbreite von SynchronsprecherInnen und widmen sich detailliert ihrem Film der Woche, Videodrome von 1983. Vorhang auf für James Woods in einer Welt, in der Fernsehbilder die Menschen kontrollieren und der Kampf gegen die Trugbilder aufkommender Vision zum Kampf ums Überleben wird. Wir haben für Sie mit reserviert, also nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Wir haben die Sitze geputzt, bitte nehmen Sie Platz. Sanfte Grüße, Dominik. Sanfte Grüße, Yves. Schön, dich zu sehen zur dritten Folge. Ziemlich früh heute. Danke geht raus an unseren lieben Intro-Sprecher, der gerade im Urlaub ist, Georg. Danke, Georg. Sehr lieb immer von dir, dass du das machst. Ja. Wir haben vorproduziert für alle, die sich gleich wundern werden. Der Text, den Georg gesprochen hat, ist vorproduziert vor ein paar Wochen schon, weil er in Urlaub gefahren ist und wir jetzt erst die Folge aufnehmen. Und wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt, deswegen passt das eigentlich nicht mehr ganz so sehr, aber wir können es auch gerade nicht mehr updaten, deswegen. Ja, wir haben uns halt besprochen, nachdem wir eure Kritik auch bekommen haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid, ein paar Worte dazu zu sagen zu den ersten zwei Folgen, wenn wir die Nullte mitzählen zu den ersten drei Folgen. Mhm. Was hast du denn für Kritik bekommen und was wollen wir ändern? Dass wir ein bisschen zu lang sind, dass wir den Film zu sehr nacherzählen. Ja, das ist auf meinen Mist gewachsen. Alles gut. Ist ja Work in Progress. Ja. Ja, dass wenn man den Podcast gehört hat, eigentlich kein Interesse mehr hat, den Film zu schauen eigentlich, worum es ja eigentlich gehen sollte. Das ist eine Stimme. Also oder zwei Stimmen. Es sind ein paar Stimmen, genau. Die Gegenstimme ist allerdings tatsächlich auch, dass man sich in diesen Film dann richtig schön reinlegen kann. Mit geschlossenen Augen hört man sich das an und denkt sich seine eigenen Bilder. Und wenn man den Film dann selber guckt, hat man doch nochmal ein anderes Bild. Aber trotzdem wollen wir davon weg, von dem Nacherzählen. Stattdessen... Ja, wir probieren ein bisschen rum jetzt. Hatte ich eben nämlich die Idee, die habe ich Yves eben kurz vor der Aufnahme schon gesagt, dass man vielleicht einfach eine Hausaufgabe für jeden macht, dass ich dir einen bestimmten Film gebe und du mir einen bestimmten Film gibst, den wir bis zur nächsten Folge geguckt haben müssen. Wenn wir das hier on air besprechen, dann geben wir euch auch die Möglichkeit, diese beiden Filme einfach bis nächste Woche oder bis zur nächsten Folge schon mal zu schauen. Und da können wir uns darüber ein bisschen austauschen, so wie wir uns auch jetzt künftig etwas mehr über Filme, die wir gesehen haben, austauschen. Und ja, ich hatte Corona. Ich hatte Zeit. Ich hatte sehr Zeit. Oha. Da kann ich leider nicht mithalten. Gibt Leute, die arbeiten. Und sich nicht immer nur krank schreiben lassen. Ich wäre auch gekommen, ne? Aber das war gar nicht mehr auf dich bezogen. Jedenfalls nochmal ganz kurz zurück zur Kritik. Da gab es auch ganz liebe Stimmen, dass unsere Qualität zumindest schon mal, was die Stimme angeht, ganz nett ist. Danke dafür. Und ja, danke an dich, du bearbeitest es ja immer noch ein bisschen. Ja, ich mache uns immer noch ein bisschen Autotune drauf. Geil. Geil! Nee, was wollte ich sagen? Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie wir hier sitzen und das ganze Ding irgendwie mit Autotune aufnehmen. Vielleicht das würde dann das ungefähr so klingen. Ah, nee, das ist scheiße. Das machen wir nie wieder. Nee. Genau, das mit den Synchronsprechern, das hatte Kati uns noch geschrieben. Das hat sie sehr, sehr gefeiert. Und damit machen wir auch weiter. Ich werde immer noch jede Woche einen Synchronsprecher mitbringen. Hoppla, heute sind es 4 geworden. Aber das, dazu kommen wir dann später. Aber das war auch Feedback von meinem besten Kumpel, dem das sehr gut gefallen hat. Dass das von deinem drin besten ist. Kumpel? Der hätte gern mehr davon. Der hätte gerne mehr davon, sagst du? Oder sagt er? Also jedenfalls war es ihm in der letzten Folge bei Mada ein bisschen zu wenig, jedenfalls. Okay. In Relation zu dem, was wir sonst noch besprochen haben. Ja gut, okay, das verstehe ich. Das nehmen wir als Kritik an von deinem besten Kumpel. Ja, das ist ja hier auch ein Podcast über Filme und damit Yves und ich auch irgendwann mal Freunde werden. Wir hatten sogar unsere erste kleine Krise. Darauf möchte ich noch kurz eingehen, bevor wir dann über Filme sprechen. Unsere erste kleine Krise. Wer uns auf Instagram folgt, letzte Reihe Parkett, hat sicherlich einen Post mitbekommen, der mit Yves nicht abgesprochen war. Und zwar ging es in dem Post darum, dass ihr uns über Instagram eine einminütige Sprachnachricht schicken könnt, indem ihr über euren Lieblingsfilm kurz sprecht oder den empfehlt. Das war aber mit Yves nicht abgesprochen. Also, jetzt die offizielle Meldung. Macht das gerne. Schickt uns da eine Sprachnachricht, aber nicht auf die Art, hey, besprecht doch mal den und den Film, sondern einfach ganz lockerflockig, hey, ich bin Dominik, euer Podcast ist cool. Also das muss sowieso kommen, ne? Ist klar. Ich liebe zum Beispiel, oder ich kann mir Titanic immer wieder angucken. Ich heul jedes Mal bei Titanic. Schöne Grüße, macht's gut. Damit das ganz am Ende, wenn die Folge vorbei ist, in dem Outro-Jingle pro Folge eine Person kommen könnte. So. Das können wir ab jetzt im Prinzip machen. Aber wir reden nicht zwingend über die Filme, die ihr da empfehlt. Ist ja, nur was zum Mitmachen. Ja, glaube ich, ein bisschen viel auch. Und ich will ja keinen verschrecken mit meiner Meinung dazu. Die ersten 5 Minuten haben wir. Das waren jetzt die Einführungsminuten. Jetzt können wir so langsam ins Thema gehen. Ach, wir können auch nicht ins Thema gehen. Was denn? Denn die ersten 5 Minuten sind nämlich die Akademiker-Minuten. Weißt du, woher ich das habe? Sag mal. Aus dem Podcast Name Egal. Ah ja. Von 2 Twitch-Kollegen, Realicious und Beefsacknosp. Ein sehr, sehr geiler, ich würde sagen, Impro-Comedy-Podcast. Und da wurden wir jetzt auch schon mehrfach namentlich genannt. Du wurdest auch letztens namentlich benannt, nachdem man kurz googeln musste, wie du eigentlich nochmal heißt. Sehr lieb von denen. Liebe Grüße an Name Egal. Liebe Grüße auch von mir. Okay, Yves, wollen wir mal ins Thema gehen? Thema Filme. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen? Was ich zuletzt gesehen habe, ist halt nicht so viel, wie du zuletzt gesehen hast, logischerweise. Weil ich jetzt nicht so viel Zeit hatte. Der allerletzte Film war The Woman King im Kino. Mhm. Den ich tatsächlich sehr gut fand. Also ich war komplett unvorbereitet, keinen Trailer gesehen, kannte jetzt nur das Filmposter. Ja. Dementsprechend war ich ein bisschen genervt, dass du mir natürlich direkt gesagt hast, worum es geht, als du ihn gesehen hast. Du hast es ja vor mir gesehen. Ja. Ich wollte halt wirklich mal unvorbereitet rangehen. Ach so, okay. Ja, deswegen es geht dieser darum, Blick. Darum. Na gut. Aber war ja trotzdem sehr, sehr gut, wie ich fand. War ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben, aber das ist halt so. Wir sind ja beide bei Letterboxd. Mhm. Wie viele Sterne hast du Woman King gegeben? Ich habe ihm 3 gegeben. Oh, ich habe dem sogar noch einen halben Stern mehr gegeben. 3,5. Ach ja. Ja. Hast du auch gesehen, dass es um Sklaverei ging und um eine Mutter-Tochter-Beziehung? Mhm. Oder hast du da noch was anderes entdeckt? Nö, darum geht's ja. Ja, darum ging's. Ja. War ein cooler Look auf jeden Fall. Ich hatte nur diese Mutter-Tochter-Beziehung und diese angehende Romanze zwischen der Tochter und dem Portugiesen da. Weiß nicht, ich sehe ein, ich glaube, ich habe geschrieben. Das war übrigens auch der Typ von Happy After Forever. Ja. Den habe ich sofort erkannt. Das hat mir Alexander direkt im Saal gesagt. Hey, das ist doch der. Ja, das ist doch hier der, ja. Natürlich hat er der Rolle, da muss er ja an die Brust greifen. Der macht ja nichts anderes. Scheinbar also wird er nur für solche Rollen gecastet. The Woman King, aktuell im Kino, schaut ihn euch an. Mhm. Oder hast du jetzt noch eine Ergänzung dafür? Ne, ich hätte bloß noch gesagt, dass ich halt aus einer dramatischen Sicht verstehe, dass die Mutter-Tochter-Beziehung und die Romanze drin sind. Ja. Aber ich war, naja. Jetzt hat man zu Woman King gar keine kleine Review, also nicht Review, sondern eine Beschreibung. Das werde ich nämlich gerne hier bei meinem Film machen, die ich so zuletzt gesehen habe. Es waren 25 Filme, tatsächlich. Ich habe in 2 Wochen einfach 25 Filme geguckt. ich gehe nicht auf jeden im Detail ein. Ja, danke. Sonst kommen wir doch wieder auf die 2 Stunden. Übrigens wollen wir heute gucken, dass es so 1:10, 1:15 maximal geht, die Folge. Ihr werdet ja jetzt schon sehen, ob wir es geschafft haben. Ich habe geschaut Speak No Evil. Den fand ich, etwas beklemmend, fand ich den Film. Es geht um eine dänische Familie, die eine niederländische Familie besucht. Die haben sie im Urlaub kennengelernt und halten es dann für eine gute Idee, die besuchen zu gehen. Und das ist ein Film über sehr viele Red Flags und Etikette, sage ich mal. Wenn man sich gerade kennenlernt, so wie wir auch, dann ja, genau so. Dann nimmt man manchmal oder schluckt man manchmal eine bittere Pille, nur um nicht jetzt aus der Situation wie ein eingeschnapptes Leberwürstchen wegzugehen. Mhm. Und in diesem Film geht es tatsächlich echt darum, so eine Familie, die merkt dann so ein bisschen, dass irgendwas mit der anderen Familie nicht stimmt. Die sind ganz komisch, also wollen sie eigentlich schon längst gehen, aber irgendwas hält die dann doch noch da und kann man sich angucken. Geht auf jeden Fall gut klar. Speak No Evil, was habe ich hier noch geschrieben? Also eher so mittelmäßig, aber... Nee, ich hab 3,5 Sterne gegeben von 5. Und habe kurz geschrieben dazu, wer nach so vielen Red Flags noch da bleibt, wollte es wahrscheinlich so. Sehr guter Einsatz der Musik, muss ich dazu sagen. Ja, die Musik ist super in dem Film. Mhm. Dann habe ich den Hauptfilm geschaut. Da reden wir aber dann gleich noch drüber. Sowie The Electrical Life of Louis Wayne. Mhm. Benedict Cumberbatch, der... Die Sicht, das war's mit den Katzen, oder? Ja, genau, der die Sichtweise doch auf Katzen revolutioniert hat. Katzen waren nicht als Haustiere geduldet. Er hat die allerdings salonfähig gemacht, tatsächlich. Durch ihn ist die Katze zu einem Haustier geworden. Das ist die außergewöhnlich wahre Geschichte des exzentrischen britischen Künstlers Louis Wayne. Der hat sich da ein bisschen in Wahn gezeichnet, fast schon. Ist aber auch dadurch berühmt geworden. Auch eine schöne Empfehlung. Habe ich gegeben 3,5 Sterne, habe ich, glaube ich, eben gesagt. Willst du was dazwischen schmeißen in den Film? Da saßen wir beide im Kino. Bodies, Bodies, Bodies. Ach, lief in der Sneak. Lief in der Sneak. Ich fand den Scheiß. Bodies, Bodies, Bodies. Das ist so dermaßen anstrengend. Alle Figuren. Ich verstehe schon, dass da irgendwas Gutes drin ist. Die Musik fandst du gut. Die Musik war mega geil, der Soundtrack ist richtig stark gewesen, fand ich jedenfalls. Ja, es ist jetzt keine Filmmusik, sondern es sind schon so Partylieder, die haben dich schon abgeholt. Die haben mich komplett abgeholt. Aber die Leute sind so anstrengend und toxisch. Und natürlich sind sie das, weil das ist das Thema des Films. Das ist das Thema des Films. Das war mir halt ein bisschen zu anstrengend für mich jetzt. Und ich dachte, ich habe den Trailer gesehen und dachte, also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn wahrscheinlich. Und ja. Ich mag ja auch so kondensiert das Anstrengende und das, aber ich glaube, der Film ist sehr anstrengend. Den Film hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt, wenn ich im Trailer nicht Pete Davidson entdeckt hätte. Ich habe dem 3 Sterne gegeben und habe dazu bei Letterboxd geschrieben: Weiber, oder? Okay. Ja, ist so ein bisschen Among Us, ne? Werwölfe vom Düsterwald, Among Us, wer ist der Killer? Und da entsteht ein bisschen was daraus. Ja, wer ist der Killer, fragt man sich auch bei dem nächsten Film, den ich mir angeguckt habe. Der klingt so gut. Pass auf. Eva, eine Ex-Tänzerin, lebt jetzt im Rollstuhl und kann nicht laufen. Als ihre Freundin Sophie ihr vor Weihnachten einen alten, hölzernen, antiken Adventskalender schenkt, stellt sie fest, dass jedes Fenster eine Überraschung enthält, die Auswirkungen im wirklichen Leben auslösen. Eine davon ist gut, aber die meisten von ihnen sind schlecht. Jetzt muss sich Eva entscheiden, ob sie ihn loswerden soll oder das Gehen wieder lernt, auch wenn es um sie herum Tod verursacht. Mhm. Dachte ich mir so, okay, Adventskalender, ob der Film was kann? Nee, kann er nicht. Ich habe ihm 1,5 Sterne gegeben. So ein Bullshit. Was habe ich dazu geschrieben? Aber warum 1,5 und nicht 1/2? Geht das überhaupt? 1/2? Geht es eigentlich gar keinen Stern zu geben? Wir müssen es mal ausprobieren. Ich habe noch keinem Film keine Sterne gegeben. Ich wollte dem Film unbedingt 1 Stern mindestens geben, weil der am Anfang nämlich wirklich sehr, sehr gut aussah. Man sieht im Film an, dass der kein Budget hat. Der ist übrigens von 2021, der Adventskalender. Man sieht im Film an, dass er kein Budget hat, aber trotzdem ist so the art of filmmaking ist zu erkennen. Hinten raus wird er aber so grauenvoll. Die ersten 25 Minuten, guck mal, ich habe Folgendes dazu geschrieben in meiner Review. Ein Adventskalender, der dir jeden Tag Wünsche erfüllt. Erst gute und dann wird's böse. Als ich das gelesen habe, wollte ich gern wissen, was dieser Film wohl kann. Die ersten 25 Minuten, und das ist bei mir immer so ein Maßstab, das weißt du. Naja, das weiß ich. Hat der Film sich von einer guten Seite gezeigt. Man sieht ihm an, dass nicht viel Geld zur Verfügung stand, aber man macht dennoch, der macht das dennoch bis hierher gut. Der Look und auch einige Schnitte haben mich dranbleiben lassen, als der Film dann so richtig kacke wurde. Der Plot, die Logik, das Tempo, es wirkt alles nur noch komisch, schlecht gemacht, passt nicht zusammen und ich kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Habe ich sogar von einer fremden Person, glaube ich, ein Like bekommen. Ja. Schon einiges wert. Ja. Gib mir mal einen guten Film zur Abwechslung. Ich wollte kurz noch einschmeißen, du hast ja deine 25-Minuten-Marke. Ja. Wie wäre es denn, wenn du dir Dr. Zhivago einfach in 25-Minuten-Häppchen mal anschaust, damit es nicht so ein Riesending ist? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Kontext erklären. Denn als ich dich damals, ich weiß nicht, was irgendwie in der Folge schon erwähnt haben, ich glaube nämlich nicht, als ich dich damals gefragt habe, was dein Lieblingsfilm ist, sagtest du Dr. Zhivago. Das habe ich so nie gesagt. Das ja, immer noch einer deiner Lieblingsfilme, Entschuldigung. Ja, okay, danke. Einen Filmkenner kann man nicht nach einem einzigen Lieblingsfilm fragen, wahrscheinlich. Mache ich bei dir ja auch nicht. Ja. Könnte ich dir auch wirklich, das ist tagesformabhängig, glaube ich. Ja. Aber gut, Dr. Zhivago habe ich mir angeguckt und fand den irgendwie anstrengend. Aber vielleicht, vielleicht funktioniert es ja mit 25 Minuten Abschnitten. Probier das mal. Aber es geht eigentlich immer um die ersten 25 Minuten und nicht, dass ich nur 25 Minuten Aufmerksamkeit habe. Gut, Adventskalender, Quatsch. Hau mir mal was Gutes hin. Was Gutes? Wir beide haben Nosferatu. Oh, ich hab gesagt, Werner was Herzog. Gutes. Entschuldigung. Ich fand den klasse. Ich kannte ihn vorher schon. Wir haben in unserer Filmgruppe geschaut zusammen. Liebe Grüße gehen an jeden aus dem Cine Circle. Ja, das stimmt. Cine Circle. Immer bester. Ja. Aber du warst der Einzige, der Missfallen dran hatte, oder? Ich war nicht der Einzige. Also da würde ich gerne den Cine Circle nochmal aufrufen. Yves, schreibt dem Yves mal, wie ihr Nostarauvo fandet. Ganz ehrliche Meinung. Ist so schön. Ich habe 1,5 Sterne Kinski gegeben. Kinski ist klasse. Ja, Spinner bist du. Und du? Spinner. 4 und ein Herz. So wie sich das gehört. Na, das Herz hätte Klaus vielleicht verdient, aber guck mal, der Film. Also mich hat er halt nicht abgeholt, weil der so, also Art of Filmmaking von mir aus, dafür gibt es auch den Stern. Mhm. Aber ansonsten war der einfach nicht gut, sorry. Na, okay. Hast du eigentlich mittlerweile herausgefunden, ob der jetzt nur in verschiedenen Synchronisationsfassungen gedreht wurde? Nee, noch nicht, aber ich habe ja auch bis nächsten Monat noch Zeit. Ach so, du wolltest es für den nächsten Cine Circle raussuchen. Naja, klar. Was meinst du, wie sich die Leute jetzt gefreut hätten, hätten die unseren Podcast gehört? Tja, und du hättest es jetzt schon gedroppt. Schade. Nach Nosferatu kann man natürlich was? Nosferatu. Ja, Nosferatu, das ist ein Twitcher, der alles Robin. Nosferatu. Von 1979 ist der. Hab ich dann geschaut, die Minions. Minions 2, auf der Suche nach dem Miniboss oder im Englischen The Rise of Gru. Und meine Fresse, war der niedlich, der Film. Der ist schon ganz gut, ne? Ja, ich bin ohne Erwartungen rein ins Kino und 3 Sterne. Gut. Mhm. Fand ich sehr, sehr schön. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Würde sehr, sehr niedlich. Schreiben. Ist auch ziemlich witzig gemacht. Mit der Karate-Lernmontage da. Super. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. die haben es dann aber dann auch sehr, sehr schnell gelernt, ne? Ja, war auch nicht so nervig, dass die Minions die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch gequatscht haben. Mhm. Nö, das stimmt. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Ja, da hatte ich nämlich auch die Angst davor. Dass ich die ganze Zeit nur hatte ich jetzt nicht so richtig Lust. Nosferatu ist ja ein Vampirfilm, ne? Von richtig. 1979. Ich habe auch noch einen Vampirfilm geguckt von 2022. Und zwar The Invitation. The Invitation. The Invitation. Oder The ja. Invitation, falls sich hier irgendwelche Linguisten beleidigt fühlen. Hat von mir 2 Sterne bekommen. Hat man aber alles schon 100 Mal gesehen. Du hast aber viel Schrott gesehen, oder? Natürlich habe ich viel Schrott gesehen. Ich habe auch Orphan First Kill gesehen. Ach du liebe Zeit, echt scheiße. Also Invitation, Orphan First Kill, kann ich davon abraten. Aber ich habe auch kleine Perlen gefunden. Kleine Perlen! Na, nenn mal eine. Hatching ist von 2022. Da würde ich auch gerne mal ganz kurz die Filmbeschreibung, die ist auch nicht groß, vorlesen. Die 12-jährige Tinia möchte unbedingt ihrer Mutter gefallen, einer Frau, die davon besessen ist, das Bild einer perfekten Familie zu präsentieren. Mhm. Eines Nachts findet Tinia ein seltsames Ei. Was schlüpft, ist unglaublich. Ach, das hast du erzählt, ja. Mhm. Ich will das nur ganz kurz meine Review hierzu schreiben, erwähnen, ist nur ein Satz. Die Sorgen eines jungen Mädchens sehr gut in Metaphern gepackt und dargestellt. Der Film hat mich wirklich umgehauen. Ganz wenig Budget wieder. Dafür aber es ist alles echt gewesen. Also kein CGI, sondern es wurde praktische Effekte. Es wurde, wie heißt das? Praktische Effekte. Praktische Effekte, genau. Ich glaube, wie heißt er? Rick Baker wäre stolz. Auf die Macher des Films. Der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann gebe ich den Ball erstmal kurz an dich. Boah, was habe ich noch gesehen? Riesenscheißer von Netflix, Mr. Harrigan's Phone. Ach, Mr. Harrigan's Phone, habe ich auch geschaut. Das ist furchtbar, oder? Willst du kurz vorlesen, worum es geht? Eigentlich nicht. Hat er nicht verdient. Okay, verdient. Ich verstehe. Das einzig Gute war, Donald Sutherland hat mitgespielt. Der Alte. Und ja, ich mag halt keinen Stephen King und da habe ich wieder gemerkt, warum. Gerade das Ende war zum Kotzen, ey. Oh, ich habe ihn gar nicht reviewt. Hat einen schlechten Film nochmal richtig schlecht gemacht, das Ende, fand ich. Ja, mich hat halt ein bisschen an Black Phone erinnert, aber... Aber der war ja super, stimmt's? Ja. Stimmt's? Hätte Mr. Harrington mehr von Black Phone, vor allen Dingen... Black Phone ist ja von dem Sohn von Stephen King eine Kurzgeschichte und Mr. Harrigan's Phone ist ja von Stephen King eine Kurzgeschichte. Ja. Vetternwirtschaft. Der Sohn hat im Prinzip dieselbe Scheiße geschrieben. Nee, viel besser. Also ja, ich muss sagen, Black Phone ist besser als Mr. Harrigan's Phone. Viel gut. Besser. Ja, den vergessen wir einfach. Weißt du, was man auch vergessen kann? Es ist wirklich schade, weil ich mich auf den Film gefreut habe. Kam jetzt dieses Jahr raus, der neue Michael Bulli-Herbig-Film. Mhm. 1000 Zeilen. Hast du dich ja Monate schon vorher gefreut. Übelst, ich habe mich monatelang schon drauf gefreut, aber der Film war dann leider nur sehr, sehr durchschnittlich. Mhm. Ich habe sogar dazu geschrieben, es war nichts besonders Erwähnenswertes dabei, weil wirklich nichts besonders erwähnenswert war. Er war durchschnittlich. Die war Tatsache, dass du dich so gefreut hattest und ich vorher... Also ich habe den Film nicht gesehen, habe ich auch nicht vor. Ja. Aber ich habe vorher schon nichts davon gehalten. Und als ich dann Wolfgang M. Schmidts Filmanalyse gesehen hatte, habe ich mich schon richtig drauf gefreut, dass du den endlich anschaust und einsiehst, dass es Quatsch ist. Ja, stimmt. Wolfgang M. Schmidt, die Kritik muss ich mir auch noch anschauen zu 1000 Zeilen. Mach das mal, es wird richtig witzig. Aber eine richtige Perle ist dann auch aus diesem Jahr, wo ich mich auch sehr, sehr lange drauf gefreut habe, weil er bei uns mal in der Sneak läuft. Er lief vor 2 oder 3 Monaten. Und jetzt habe ich ihn endlich bei Apple TV Plus für 4,99 leihen können. Rabie Kurnaz versus George W. Bush. Oh Gott, ist das eine Perle. Das ist eine extreme Empfehlung für jeden da draußen. Will kurz, der hat es auch verdient, dass ich das vorlese. Eine Inhaltsbeschreibung vorlesen von Letterboxd. Der Kampf um die Freilassung ihres Sohnes Murat, ist übrigens eine wahre Geschichte, aus Guantanamo katapultiert die türkische Hausfrau Rabih Kurnaz aus ihrem Reihenhaus in Bremen direkt in die Weltpolitik und bis vor den obersten Gerichtshof in Washington. An ihrer Seite kämpft der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, der zurückhaltende, besonnene Anwalt und die temperamentvolle türkische Mutter mit ihrem schrägen Sinn für Humor, nun Seite an Seite, um Murat rauszuholen. Ja, genau. Da fehlt irgendwie ein Wort. Gut, das ist halt jetzt auch einfach nur durch eine, okay, durch eine Expansion hier auf im Internet übersetzt. Genau, fantastischer Film, richtig, richtig gut. Dazu habe ich 4 Sterne gegeben und geschrieben, Beharrlichkeit und ein bisschen Naivität können Berge versetzen. Die Mutter spielt ihre Rolle absolut fantastisch. Mann, oh Mann, ist die gut. Man könnte denken, das ist eine Laiendarstellerin, aber die hat sowas Echtes. Und du weißt ja, wie sehr ich das mag. Mhm. Ich wurde echt nicht enttäuscht von dem Film. Fantastisch. Also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich da auch rein wollte, aber mir der Titel so gar nichts gesagt hat, auch die Beschreibung auf IMDb nicht. Und dann habe ich mich leider dagegen entschieden. Ich hatte da auch einen Trailer gesehen. Und hab's direkt bereut, weil irgendjemand meinte dann, dass ein paar Gäste richtig. Das habe ich zu dir gesagt. Weil da gibt's doch immer die Standardleute, die immer in die Sneak gehen. Und da kam dann der dann irgendwann raus und ich wusste so ungefähr, was sein Filmgeschmack ist. Ich dachte so, und wie war der Film? War Quatsch, oder? Nein, der war richtig gut. Und ich dachte so, das ist da jetzt Sarkasmus, oder? Ich habe doch den Trailer gesehen, das sah aus wie ein schlechter GZSZ-Abklatsch, wirklich. Hm. Der Trailer hatte GZSZ oder Berlin Tag und Nacht Niveau. Aber okay, der Film ist so gut. Und der hat wirklich recht. Den muss jeder mal gesehen haben, ist eine wahre Geschichte und das ist wirklich krass. Beharrlichkeit und ein bisschen Naivität können Berge versetzen, ist der Leitspruch, finde ich. Was sagst du zu Smile eigentlich? Ich fand den super. Ich saß neben einem Kumpel, der mehrfach so dermaßen erschrocken ist, dass ich mich auch darüber sehr amüsieren konnte. Der Film war super und meine Begleitung war auch super. Ja. Smile, also wirklich war schon horrormäßig. Du hast ihn auch im Kino gesehen, gell? Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Atmosphärisch, super. Atmosphärisch, auch soundtechnisch, manchmal vielleicht ein bisschen zu laut, aber ich fand das genau gut. So, wenn das Telefon mal laut geringt hat, dann hat es im Ohr noch ganz schön nachgescheppert. Ja. Und die Jumpscares, die kamen halt so ein bisschen so, dass man sehen konnte, es kommt gleich was, aber dann irgendwie hat er so einen Schritt zur Seite gemacht und dich irgendwie dann kurze Rippe geboxt. Ja. Also man ist dann doch überrascht gewesen, weil es immer ein bisschen anders war, als man es jetzt erwartet hatte. Das war schon gut. Zu Smile noch eine kleine Kino-Anekdote. Anekdote. Anekdote, oh Gott, ey, ich werde nichts beschreien hier. Bei Smile, der kommt ja aktuell so richtig gut an. Der hat, habe ich über den Podcast 2W Pech und Schwafel mitbekommen. In der zweiten Spielwoche hat er, glaube ich, nochmal 100% oder 200% mehr eingespielt. Also, krass, ja. Der geht gut durch die Decke und nicht zuletzt auch nur durch TikTok. Da gibt es auch diese Berichte, dass da irgendwelche Leute ohnmächtig geworden sind während des Films. Das habe ich jetzt irgendwie nur kurz erwähnt bekommen bei der GBR-Sitzung letztes Wochenende, wo ich war. Ah, ja. Weil ich selber habe davon gar nichts mitbekommen. Bei den Minions, ja, TikTok-Trend, bla bla bla. Ja, ja. Aber Gentle Minions waren es. Gentle Minions, aber jetzt bei dem, das habe ich zum ersten Mal gehört. Ach doch, da gibt es so TikToks, wie sich Leute filmen. Ich gehe jetzt ein Smile, das bin ich davor. Also, das war so schlimm. Und das allerdings hat diesen negativen Effekt, dass viele Leute, das hat ein FSK 16, der Film, dass da viele Leute rein wollen, die halt nicht 16 sind. Und dann kaufen die teilweise Quatschkarten für einen anderen Film, Schule der magischen Tiere 2 oder so, wollen den aber gar nicht sehen und versuchen sich doch dann tatsächlich in Smile zu schleichen. Fies. Und wir fischen die alle raus. Ah, so herrlich. Einfach auch gestern oder vorgestern, glaube ich, an der Arbeit. Auch einfach dann hinter so Jugendlichen hinterhergelaufen. Hab nichts gesagt. Ich hab mich nicht mal wirklich zu erkennen gegeben. Mit Nasenbrille oder was? Hä? Mit Nasenbrille. Mit Nasenbrille? Na hier mit so einer Brille, wo so eine Nase noch dran ist und Schnurrbart, dass man sich nicht erkennt. So als perfekte Verkleidung, genau, richtig. Klar. Und dann habe ich dann halt gesehen, wie sie auf einmal ins falsche Kino rein sind. Ich dachte so, seid ihr ins falsche Kino? Ihr denkt auch, dass wir ein bisschen doof sind. Wir kontrollieren sowas. Bitte setzt euch jetzt ins richtige Kino, sonst schmeiße ich euch sofort raus. Mhm. Das nur kurz dazu. Es gab noch eine Spezialvorstellung im Kino, die wir auch zusammen geguckt haben. Ey, wir haben echt viel zusammen geguckt, fällt mir gerade auf. Mhm. Willst du uns kurz mitnehmen auf die Reise eines 2-Sterne-Films? Du meinst 4 mit Herz? Exorzist, oder? Korrekt, von 1973. Oh, ist der geil. Der ist so geil. Der Soundtrack, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Meine Eltern hatten den auf VHS aufgenommen, selber aufgenommen. Ja, bei mir auch. Und Kumpel war übers Wochenende bei mir zu Besuch mit Übernachten und so. Und ich hatte halt das Glück, einen kleinen Fernseher und einen eigenen Videorekorder im Zimmer zu haben. Deswegen haben wir dann die Kassette dann gemopst, sozusagen. Ja. Wie alt warst du? Schon über 10? Das weiß ich ja. Also um 10 auf jeden Fall. Okay. Kann jetzt so nicht sagen, ob ich 10, 11, 9. Ja. Ja, war sehr, sehr gruselig. Sehr, sehr auf jeden Fall. Also, ne, die Kruzifixstelle. Alles, nicht nur das. Das aber hat das mich ja auch. So krass weggehauen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich den mit dir jetzt im Kino geguckt habe, ich habe ihn ja 20 Jahre nicht mehr gesehen. Bis es wirklich dazu kommt, dass da der Exorzismus vollführt wird, das dauert ja ewig. Die Rahmenhandlung, boah. Die ist super. Ist die zäh. Der Film bereitet das so gut vor. Wobei, diese heile Welt erst und dann wie langsam. Diese ganzen Arztuntersuchungen für Regen, die sind Horror. Ja. Na, also dieser Kontrast zwischen moderner Technologie und Glauben, der dann halt als Lösung am Ende herhält, finde ich super gemacht. Ich habe noch einen Film und ich weiß, dass du auch noch einen hast. Naomi Rapace, so spricht sie David Hein gerne aus und ich finde, das hat einen schönen Klang, so wie David Hein auch einen schönen Klang hat. Mhm. Wie würdest du sie aussprechen? Naomi Rapace? Nubi Rapace, keine Ahnung. Rapace ist jedenfalls die, die auch damals bei der Stieg Larsson Trilogie die Hauptrolle hatte. Da gibt es einen Film, der heißt You Won't Be Alone. Den habe ich mir auch angeschaut. Oh mein Gott, war der gut. Ganz kurze Einführung zu You Won't Be Alone, du wirst nicht allein sein. In einem abgelegenen Bergdorf in Mazedonien des 19. Jahrhunderts tötet eine junge, wilde Hexe versehentlich einen Bauern. Sie nimmt die Gestalt einer Bäuerin an, um zu sehen, wie das Leben in ihrer Haut ist und entfacht eine tiefsitzende Neugier, das Leben in den Körpern anderer zu erfahren. Oh, war der gut. Ich habe dazu geschrieben, ganz ruhiger Streifen, dafür umso interessanter. Also man kann wirklich bei diesem Film einschlafen. Okay. Lyrische Worte aus dem Off, die den Film perfekt einrahmen, hat mir gut gefallen, auch wenn ich nicht sagen würde, dass ich den Film vollends verstanden habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der hat mich fasziniert, aber vollends verstanden habe ich ihn, glaube ich, nicht. Der ist schon wirklich ziemlich hoch. So. Sehr, sehr hoch. Genau. Okay. Gerade am Schauen. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal? Ach, da. Ich weiß, dass du doch hier Ryan Gosling. Komm, gib's mir. Ja, ich war gerade am Überlegen, ob das nach unserer letzten Aufnahme war. Ja. Aber ja. Ja. Ich habe ein kleines Double Feature gemacht für mich selbst zu Hause. Und zwei 4K Blu-rays geschaut. Der erste war First Man, den ich damals glücklicherweise schon im Kino sehen konnte, der einfach nur fantastisch ist. Aufbruch zum Mond, glaube ich, heißt er, ne, im Deutschen. Aufbruch zum Mond, im Deutschen geht es um die Geschichte von Neil Armstrong und dem Gemini-Programm, wie sie da... Check. Ah, okay, check. Entschuldigung. Was? Alles was gut, ich dachte gerade ganz kurz, dass meine Aufnahme weg ist. Entschuldigung. Okay, und der Weg, den er quasi persönlich nimmt, um dann am Ende auf dem Mond zu landen. Sehr emotional, sehr, sehr schön. Obwohl es nie passiert ist, oder was? Ja, genau. Haben sie schon gut gespielt. Das haben sie schon. Also, die Effekte in dem Film sahen auch so gut aus wie damals im Fernsehen, oder? Bei der Live-Ausstrahlung. Ja, die haben ja ein bisschen größeres Budget mittlerweile. Mittlerweile, sehr gut. Ryan Gosling, glaube ich, ne? Ja. Und, wie heißt sie gleich? Ja, genau. Danke, ich habe es echt mit Namen. Ja. Claire Foy. Claire Foy spielt mit. Habe ich kein Gesicht gerade dazu. Die es extremst gut macht. Okay. Kann man hier irgendwo sehen, was sie noch so gespielt hat? Hier bei deinem Louis Bunn Film ist auch dabei, ist ja auch dabei. Ach so. Ich Na, schau mal einer an. Dann habe ich natürlich jetzt das Gesicht dazu. Mhm. Und direkt danach lief noch bis und ich liebe meine Nachbarn, weil den ich habe beide Filme sehr, sehr laut geguckt. Ja. Den Mission Impossible Fallout, den ich 4-mal im Kino geschaut habe, weil ich den so liebe. Der ist so klasse. Top Gun hast du ja auch ein paar Mal geschaut im Kino. Bis um 3 nachts laut geguckt. Mhm. Und wenn du sagst laut, meinst du auch laut? Ich meine damit laut. Also meine Teufelanlage war jetzt nicht leise. Ja. Ah, das ist schon geil, ne? Geil. Liebe Grüße also an die Nachbarn. Es beschwert sich keiner, deswegen gehe ich davon aus, dass es keinen stört. Ja, wenn, genau. Wenn doch. Stillschweigendes Einvernehmen, ja. Falls es doch jemand stört, der jetzt hier gerade zuhört, dann sagt doch einfach Bescheid. Ja, meldet euch doch einfach mal. Auf Twitter, letzte Reihe Parkett. Ja. Oder E-Mail. Auf Instagram, genau. Einfach mal Feedback geben. Genau. Und immer schön Sterne da lassen. Noch ganz kurz will ich einen Film erwähnen. Also jetzt nur noch wirklich erwähnen, ohne groß darauf einzugehen. Last Seen Alive, Chase, der lief jetzt auch im Kino, Gerard Butler. Oh Gott, ja. Naja, hat man alles Hast schon mal. Hast du den auch gesehen, ja? Ja, habe ich auch gesehen. Im Kino? Ja. Ja. Der lief ja dann komischerweise doch noch. Ja, ja, genau. Der lief erst in der Sneak, oder? Ne? Ich glaube, ja, Sneak OV. Sneak OV war's. Sneak OV war's. Da und dann habe ich sehr bereut. Kino angeschaut. Das waren, mit Werbung und Weg, 2,5 Stunden, die hätte ich mir echt schenken können, die Scheiße. Ja, es war halt der Butler-Effekt, aber naja. Eben nicht, fand ich, weil ich finde, der macht immer Filme, die kann man sich dann doch mal angucken. Den würde ich jetzt absolut nicht dazu zählen. Ja. Große also ich meine, für Kopf aus Action, ich habe noch nie einen Film geguckt, geht's. Ich hab noch nie einen Film geguckt, dann geht's, oder? Wenn man noch nie einen Film geguckt hat, dann kann man den gucken. Wenn das der erste ist, da schaut man, glaube ich, auch genauso wie, muss ich auch dazu erwähnen, wenn man noch nie einen Film geguckt hat, dann findet man Don't Worry Darling wahrscheinlich auch richtig gut. Ich fand ihn sehr durchschnittlich. 2,5 Sterne hat er gekriegt. Mir hat er gefallen. Aber ich müsste, glaube ich, ein zweites Mal nochmal schauen, um vielleicht mehr Sachen zu sehen darin. Harry Styles sollte beim Singen bleiben. Also, oder tanzen, wie im Film, hä? Oder, ja, war gut. Ich habe nur auf Deutsch geschaut, weil ich die UV verpasst habe oder keine Zeit dafür hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Originalton ist, aber in der deutschen Synchro und aus seiner Mimik heraus, der Mann kann nicht schauspielen und sollte es wirklich lassen. Okay. Weil gerade mit den hervorragenden anderen Schauspielern, mit hier Florence Pugh oder wer ist da gleich? Oh, no, Olivia spielt da auch noch mit, oder? Olivia, genau, ja, Olivia Wilde. Ja, genau, Olivia Wilde. Die Chris Pine ist auch noch dabei. Chris Pine. Florence Pugh, ja genau, hast du erwähnt. Er fällt so krass ab, das ist schon der Hammer. Und ich fand es dann, nachdem ich den gesehen hat und teilweise dann halt die Tickets an der Kasse verkauft hatte, echt irgendwie fast schon traurig, wie die Fans mit Shirts von ihm halt Tickets dafür gekauft haben. Und ich dachte mir, ach nein. Also wenn man jetzt komplett verblendet ist und die rosarote Brille auf hat, okay. Aber wenn man ein bisschen in der Realität noch verankert ist, dann wird das wahrscheinlich echt fies für die Leute. Und also ich habe jetzt keine Stimmen von den Fans. Ich meine, wenn man ein Harry Styles Hardcore-Fan ist, dann findet man das geil. Egal, was der macht. Na ja, klar. Aber ich gehöre nicht dazu und du, glaube ich, auch ich nicht. Ich auch nicht, nee. Ich hätte jetzt eine ganz sanfte Überleitung zu unserem Hauptthema. Denn ich habe nämlich auch noch in den 2 Wochen einen Film geschaut, der ebenfalls vom gleichen Regisseur ist, der sozusagen das Drehbuch geschrieben hat und auch die Regie geführt hat. Sowohl bei dem Film als auch bei unserem Hauptthema heute. Und zwar ist es der Film Existenz aus dem Filmjahr 1999. Gut gerettet. Gerade so. 4-Sterne-Film. Und ich habe dazu geschrieben, noch immer genauso gut wie zu meiner Kindheit. Der Film ist absolut fantastisch und bietet auch viele Parallelen zu dem Film, den wir besprechen, nämlich Videodrome. Videodrome, genau. Genau. War diesmal mein Vorschlag. Ja, von David das war auch der Cronenberg. Letzte Vorschlag. für das alte Format. Ja. Aber da würde ich jetzt gerne mal dir in die Hände geben. Führ uns da mal durch. Ich habe da nur noch ein paar Sachen zum Regisseur. Wer da im Hintergrund ein paar Oscars bekommen hat vielleicht und auch ein paar Synchronsprecher habe ich mitgebracht. Ja, wir machen das ganz entspannt und kurz heute, nicht ganz so lang. Videodrome von 1983, David Cronenberg ist der Regisseur. Es geht um einen Fernsehsender, TV-Senderbesitzer oder ist er schon Besitzer, oder? Ihm gehört der Sender. Er ist so Programmchef. Programmchef, so ein kleiner Spartenkanal. Gespielt wird die Figur von, ja. James Woods. James Woods, genau. Der ist schon toll. Hat auch einen kleinen Exkurs, aber ich will dich erstmal reden lassen. Um es kurz einzuschmeißen, was mir gerade einfällt. Hat natürlich auch einen Film mit unserem Demolition Man Hauptaktor, Sylvester Stallone, nämlich The Specialist, der auch so ein bisschen Guilty Pleasure von mir ist. Okay. Können wir vielleicht empfehle ich dir den einfach mal. Mhm. Wir haben ja die Idee, Hausaufgaben und so weiter, ne? Besprechen wir dann übrigens am Ende der Folge. Jedenfalls, der ist sehr, schmierig und darauf bedacht, halt Kohle mit seinem Sender zu machen, logischerweise. Ja. Und sendet dann Gewalt und Sexkram, das, was man halt bei einem normalen Fernsehsender nicht so bekommt, um seinen kleinen Sender damit Einschaltquoten zu füttern. Das scheint an sich ganz gut zu funktionieren. Und er hat da irgend so einen Mitarbeiter, der mit ganz viel Technik da in seinem Räumchen sitzt und einen Piratensender aus Malaysia, glaube ich, reinbekommt, wo tatsächlich noch härterer Scheiß läuft. Irgendwie so Folter also, und Mord. Er soll wohl aus Malaysia sein. Soll aus Malaysia, ja. Ja, das stimmt. Soll aus Malaysia. Und ist er natürlich sehr fasziniert. Das Programm heißt Videodrome. Ja. Und er lässt die Aufnahmen dann immer aufnehmen auf Kassette. Und merkt aber zunehmend, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie fängt er an zu halluzinieren und die Tagträume oder Träume fressen sich in seinen subjektiven Realitätssinn rein. Ja. Und er weiß dann nicht mehr, ist das, was ich gerade gesehen habe, überhaupt real? Oder fange ich an zu spinnen und so weiter? Genau. Also der Film spielt schon mit der Realität. Genauso wie es übrigens auch Existenz tut. Mhm, das stimmt. Ja. Er deckt dann so ein kleines Komplott auf oder halt auch nicht, das wissen wir nicht. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Also ich finde den Film echt gut. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet noch, falls das jetzt jemanden stört und nicht rausgeschnitten werden kann. Ja, sorry. Die tiefe Bedeutung des Films ist für dich welche? Also ich habe vorhin noch kurz geschaut. Es gibt, glaube ich, 100 tiefe Bedeutungen. Wurde gesagt, dass, ja, aber 1983 war oder Anfang der 80er so ein Wendejahr für Medienkonsum, weil die ersten VHS-Rekorder in Amerika jedenfalls halt bezahlbar nach Hause kamen und Videokassetten dadurch zu Hause ankamen und so weiter. Und also ist die Kritik in dem Film ist ja schon die, dass Medienkonsum Kontrolle auf Gesellschaft und Individuum ausüben und dadurch die Leute manipulierbar werden. Ja. Mit dem, was sie da sehen. Ja. Und das kommt ja, glaube ich, im Film auch ganz gut rüber. Also dieses Videodrom-Programm wird ja quasi im Film dann benutzt, um die Hauptfigur Max Wren, oder wie er heißt. Ja, genau. Quasi zum Killer da zu instrumentalisieren. Machen. Zu instrumentieren, ja, gutes Wort. Zu instrumentalisieren und zu manipulieren und ja. Es wird auch ziemlich früh im Film klar, wo die Reise hingeht oder welche tiefe Bedeutung da drin steckt. Habe ich mir nämlich rausgeschrieben. Bei Minute 9 kommt eine Interviewsituation. Und die Interviewsituation finde ich eigentlich bezeichnend für den ganzen Film. Deswegen habe ich die mir einmal kurz rausgeschrieben. Zwar gibt es da nämlich den Dr. Oblivion. der hat ein ganz spezielles, weiß ich nicht, ein Faible. Und zwar, der tritt niemals selbst im Fernsehen auf, sondern nur über ein Fernsehgerät. Ja, er nimmt sich quasi selber auf Kassetten auf, das produziert sich somit vor und seine Anwesenheit wird vorproduziert. Ja. Und trotzdem schafft er es, auf diesen Videoübertragungen, auf den Kassetten immer korrekt in die richtige Blickrichtung desjenigen, der in dem Interview spricht, zu schauen. Das fand ich schon so witzig. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Und er sagt eben halt dann auch, man merkt übrigens auch durch die Vorproduktion, er antwortet nie direkt auf eine Antwort, sondern führt Monologe. Und das sagt seine Tochter, Bianca, sagt er dann auch, der Monolog ist die wahre Form zu sprechen. Oblivion will gar keinen Dialog. Der hat seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit Menschen gesprochen. Hat auch einen Grund, schaut euch den Film an. Und sagt hier, der Fernseher ist die zweite Netzhaut. Ja. Dann habe ich mir hier kurz noch aufgeschrieben. Ich habe das ganze Gespräch rausgeschrieben und versucht da gerade rauszufiltern. Max sagt übrigens noch, dass die Gewalt zeigen, weil es ein wirtschaftlich kleiner Sender ist und man muss sich behaupten und deswegen muss man den Zuschauern zeigen, was sie sonst nicht sehen. Da habe ich dann übrigens noch einen Einspieler, wenn wir zu den Synchronsprechern kommen. Und Max Ren nennt Gewalt im Fernsehen ein Ventil, ein harmloses Ventil für die Fantasien und Frustration der Zuschauer. Ja. Das sei eine positive Sache. Ist es aber eben doch nicht, weil die zweite Netzhaut, der Fernsehbildschirm ist sowas geworden wie die zweite Netzhaut. Jetzt habe ich es übrigens gefunden. Habe ich mich gerade so nochmal gerettet. Das ist übrigens auch der Grund, warum Oblivion es ablehnt, im Fernsehen aufzutreten. Außer über einen Fernseher natürlich. Und jetzt kommt noch der wichtige Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Selbstverständlich ist Dr. Oblivion nicht sein Geburtsname, sondern nur sein Fernsehname. Schon in Kürze haben wir alle spezielle Namen. Das sagt er. Oblivion prophezeit hiermit die Zukunft, in der das Fernsehen, ich habe es jetzt einfach mal mit ins Internet gezogen, in die Neuzeit, deswegen ist der Film jetzt auch relevant, dass er das Fernsehen, das Internet, das wirkliche Leben verdrängt. Nicknames und so weiter. Und das finde ich halt super krass. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich den Film geguckt habe danach, ich habe TikTok gelöscht. Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Ich habe einfach sofort TikTok von meinem Handy gelöscht, weil der Film hat irgendwas mit mir gemacht. Und jetzt möchte ich dir auch gerne eine Frage stellen. Das ist ja immer noch ein Kennenlern-Podcast. Ja. Eve, wenn wir über Nicknames und so weiter sprechen, was waren deine Synonyme in Spielen, im Internet oder in Chatrooms? Da gibt es auch immer so peinliche Sachen wie Black Beauty Queen XXX, hast du nicht gesehen. Da würde ich gerne mal wissen, was hast du denn da? Dein Fernsehname? Mein Fernsehname. Ich nenne mal nur einen. Und zwar war das in der Schule damals noch bei mir. Wir hatten im Sportunterricht sehr viel Volleyball gespielt. Und ich war jetzt damals noch nicht so gut im Volleyball, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und einer, der draußen saß auf der Bank, hat dann irgendwann mal gerufen, wo ich gerade irgendwas gemacht habe, wie eine Gazelle. Aha. Und dann hatte ich mich eine Zeit lang beim Zocken bei Knuddels, die Gazelle genannt. das ist ja wirklich ein guter Fakt, den ich von dir nicht wusste. Richtig sehr, sehr schön. Ja. Die Gazelle. Bei mir war es Imzarach. Imzarach, das ist zufälligerweise mal passiert. Und Grindenick. Mit Grindenick habe ich damals 2010 mit YouTube angefangen. Und da ich halt Grindcore gerne gerockt habe, ich habe gerne Grindcore gerockt, habe ich mich dann halt, Dominik wurde dann zu Grindenick, war ganz einfach. Und dann irgendwann, weil mein Nachname ja Schott ist, wurde ich dann immer Schotti genannt. Und aus Schotti wurde dann irgendwann Scotty. Und das ist halt auch bis heute geblieben. Aber Imzarach war dazwischen auch noch so eine kleine. Was muss ich mit Imzarach verstehen? Imzarach, ich wollte mal, das ist eine Autokorrektur. Ich wollte schreiben, als ich irgendwie verkatert war, ich bin im Arsch. Und dann hat halt die Autokorrektur, ich bin Imzarach. Und dann die nächste Antwort war sofort, oh, hallo Imzarach, guten Tag. Und ich dachte, ja gut, dann bin ich halt jetzt Imzarach. Da, so heißt mein Steam-Account bis heute. Ah ja. Zweite schnelle Frage. Ich bin im Arsch, ja. Auch auf den Film bezogen, denn man wird ja in Videodrome, auch in einer ganz speziellen Szene, du weißt mit Sicherheit, welche ich meine, nahezu in den Fernseher reingezogen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Fast schon vom Fernsehen umarmt. Jetzt deswegen meine Frage, gibt es eine Sendung aus deiner Kindheit, die dich so sehr in den Bann gezogen hat, dass du sogar der Meinung warst, Superkräfte zu haben oder irgendwas nicht Reales zu haben? Ich nenne dir mal ein Beispiel. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel Dragon Ball. Ich habe damals sehr viel Dragon Ball geguckt als Kind. Mhm. Und bei Dragon Ball gab es die Figur Videl. Das war die Tochter von Son Gohan, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Oder nur eine Arbeitskollegin, ich weiß nicht, ist egal. Und die war normal menschlich und hat dann aber trotzdem gelernt zu fliegen, indem sie sich einfach nur hinstellt, Arme an den Körper, Fäuste, so ein bisschen nach vorne. Wie man das halt macht. Du musst es nur genug wollen. Und okay. Ich habe mich damals wirklich zu Hause hingestellt vom Fernseher und habe auch versucht zu fliegen. So. Das war jetzt ein bisschen peinlich, aber hast du ein ähnliches Beispiel, was das angeht? Fällt mir tatsächlich nichts ein, tut mir leid. Wüsste ich jetzt nicht. Guck mal, du guckst doch gerne Tom Cruise-Filme. Meinst du, du kannst in Actionfilm oder so, also siehst du dich in so einem Actionfilm, dass ich genauso schön renne wie er? Ja, ja. Dass, wenn es drauf ankommt, könntest du jetzt mit einer Knarre schießen. Wenn es drauf ankommt, könntest du doch jetzt auch bestimmt wie Ocean's 11, wobei das ist nicht mit Tom Cruise, ne? Nee, absolut nicht. Nee. Also sowas hast du nicht? Nee. Das ist schade. Ich kann jetzt, die Realität jetzt hab ich schon mich jetzt von ein Klepp gemacht, aber ja, gut. Ich kann das schon noch unterscheiden voneinander. Zum Glück. Ich konnte das als Kind damals nicht. Ich glaube, sonst hätte ich nicht die ganzen 80er, 90er Actionfilme damals sehen können, die ja auch ein bisschen brutaler sind. Mhm. Weil ich habe da heimlich, wie gesagt, die Videokassetten von meinen Eltern durchgeschaut. Karatefilme. Komm, Karatefilme. Und du konntest danach auch gut Karate. Stimmt, ja. Das ist da bestimmt auch zum Beispiel. Okay. Karate-Tiger und sowas. Ja. Es gab, wir waren mal mit familiären Freunden im Herbsturlaub. Ja. Und waren dann immer angeln mit unseren Vätern. Und es war aber einmal so schlecht, das heißt wirklich geschifft draußen und gehagelt. Und wir sind dann halt ins Haus zurück und waren komplett nass, mein Kumpel und ich. Und dann haben wir uns aber den Fernseher angemacht, nachdem wir uns abgetrocknet hatten. Und da lief tatsächlich auf Kabel 1 oder was den ganzen Tag lang irgendwelche Karatefilme. Oh, geil. Das ging los mit American Shaolin oder Karate Tiger 1 und solche Sachen. Leon das der war, Profi. Das ist nicht Karate. Leon halt. Mit Van Damme. Mit Van Damme, ja. Wenn ich Leon sage, kommt immer sofort der Profi hinterher. Das gehört zusammen, das ist ja schlimm. Ist sicherlich auch ein Profi, Van Damme, aber ja. Ist ein anderer Titel. Ja, das haben wir dann richtig gesuchtet und die Tage später auch so ein bisschen... Auch gekämpft, gell? Habe ich mit meinem großen Bruder auch sehr, sehr viel unten im Keller gemacht. Da stand die Tischtennisplatte, wurde schnell zur Seite geschoben und dann erstmal ein bisschen kämpfen, Karate. Einfach mal ein bisschen kämpfen, ja. Okay. Jedenfalls, guckt euch Videodrome an. Da müssen wir jetzt bald, also zum Ende kommen, ja, quasi. Ganz ruhig. Ich würde noch kurz auf diese Rena King-Show-Szene eingehen, weil ja, ich es ganz interessant fand, wie das Gespräch, das Interview sich plötzlich zweiteilt, in dem die Figur von... Oh, gute Szene, die du ansprechen willst. James Woods dann einfach plötzlich hart mit der neben ihm sitzenden Dame flirtet. Ja. Und da quasi schon das vorwegnimmt, was dann später ja auch kommt, diese Verbindung zwischen Gewalt und Lust. Ja. Ne? Die dann hier schon vorkommt und später ja dann auch. Die treffen sich und schlafen halt miteinander, während im Hintergrund diese Torture-Porn-Videodrome. Die gucken Videodrome dabei, genau. Genau. Und sie dann auch sich dann halt schon erotisch angezogen fühlt dadurch und vorschlägt, dass sie ihm oder er sie so ein bisschen mit einem Taschenmesser schneidet. Sie hat ja auch schon so kleine Narben an der Stelle. Sie hat schon leichte Narben an der Schulter. Hat schon Erfahrung. Später dann drückt sie halt eine Zigarette an ihrer Brust aus. Genau. Das fand ich ganz interessant. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich will es jetzt eigentlich auch nicht super krass sprengen, aber es gibt eine Sache, die muss ich noch erwähnen. Also auf jeden Fall schaut euch den an. Ist dieser Film ab einem bestimmten Punkt selbst eine komplette Halluzination? Das sollte man sich eventuell mal fragen. Denn es gibt eine besondere Szene, ich gehe nur ganz, ganz grob darauf ein, wo er wo ist. Jemand ist wo. Er kriegt jedenfalls etwas aufgesetzt und man sieht den ganzen Film nicht, dass es abgesetzt wird. Und ich habe mir die Szenen danach auch direkt angeschaut. Das machen sie clever, weil sie einem wirklich nicht sagen, wie ist es denn jetzt nun? Ist es Realität? Ist es Halluzination? Ist es nur ein Traum? Ist es eine Aufzeichnung? Du weißt es nicht. Ganz interessant. Sehr, sehr, sehr interessanter Film. Ja. Auch wenn ich ihn, vielleicht gehst du noch ein bisschen auf Existenz ein. Ich weiß ja, dass dir Videodrome jetzt nicht ganz so gefallen hat, wie dein Jugendfilm Existenz, der ganz ähnliche Themen hat. Ja, die Parallelen sind auf jeden Fall schon im Ausruf zu sehen. Mhm. Und zwar bei Videodrome heißt es Tod Videodrome, es lebe das neue Fleisch. Mhm. Da kann man übrigens auch Vorträge dazu halten. Was ist denn das neue Fleisch? Ist es die Zusammenführung von Technik und Körper, dass das zusammen ineinander geht, was im Film natürlich auch nochmal in einer speziellen Szene dargestellt wird, fand ich großartig. Wie schön du das gerade gestisch auf Kamera gezeigt hast. Es sieht nur keiner außer du. Ich wusste sofort, was gemeint ist. Und bei Existenz geht es halt darum, Tod der Dämonen Allegra Geller. Also es muss auf jeden Fall am Ende jemand sterben, um irgendwo einen Punkt zu setzen. Zu Existenz will ich jetzt aber nicht allzu viel sagen. Das ist halt einfach ein absolutes Meisterwerk von David. Warum findest du den besser, ist die Frage. Ich fand ihn nämlich nicht ganz so gut wie Videodrome. Da müsste ich jetzt fast schon wieder spoilern. Existenz fand ich deswegen besser, weil hier noch weniger klar ist, ist es jetzt Realität oder ist es Traum? Und das zieht sich sowohl bei Existenz als auch bei Videodrome durch. Videodrome hatte die deutlich schlechtere deutsche Synchronisation. Oh Gott, war die schlimm. Da will ich aber auch gleich noch drauf eingehen. Ja, ich glaube, wir müssen ganz leicht überziehen. Hat eine FSK 18 und das fand ich hier bei Videodrome natürlich besser, weil sie natürlich jemanden an Bord hatten, der das auch sehr, sehr gut kann mit den Spezialeffekten, und zwar Rick Baker. Da muss ich mal ganz kurz meine Notizen raussuchen zu Rick Baker. Das war der von American Werewolf in London, oder? Genau, seinen ersten Oscar hat er 1982 bekommen, An American Werewolf in London, und hat ein Jahr später dann für Videodrome mit einem Oscar schon, also die haben Oscar-prämierten damit dabei, hat sogar einen Oscar bekommen für Der Grinch, und ich habe auch nochmal nachgeschaut, für Men in Black ebenfalls einen Oscar bekommen. Der Grinch mit Jim Carrey, oder was? Der Grinch, genau, mit Jim Carrey. Ja, okay. Korrekt. Aus dem Jahr 2000, wenn ich mich nicht irre. Ja, kann sein. Und das ist sehr, sehr, sehr, sehr geil. Besonders gegen Ende wird der Film sehr, aber ich würde schon fast sagen, gorig. Eklig. Auf jeden Fall sehr eklig. Wenn da Leute dann auseinanderspalten und sich in Bläschen auflösen quasi. Sehr, sehr interessant. Allein für die Special Effects. Kein CGI, alles komplett finde ich handgearbeitet. Fantastisch. Sehr, sehr sehenswert, auf jeden Fall. Ähnlich fantastisch wie ein paar Jahre zuvor bei The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter? Ja, ich überlege gerade, wer die Effekte gemacht hat. Rob Bottin. Ich glaube, der war Anfang 20 oder so und hat da gefühlt Tag und Nacht dran gearbeitet an diesen Effekten. Und die sehen, ich finde, auch heute noch wahnsinnig geil aus. Rob? Ich habe auch irgend so ein Trivia zu irgendeinem Rob, der Dr. Bob im Dschungelcamp war. Das ist nämlich auch ein Special Effects Designer für, jetzt muss ich fast schon lügen, der Rasenmähermann oder Braindead hat da, glaube ich, Special Effects gemacht. Da war dann später der Arzt beim Dschungelcamp. Bob, Dr. Bob. Doch. Muss man mal googeln. Ich habe es nur irgendwie ganz grob im Ohr. Wahnsinn. Irgend so eine kleine Trivia. Dr. Bob vom Dschungelcamp hat was mit Film zu tun gehabt und zwar richtig gut. Ja, die Effekte in beiden Filmen eigentlich ziemlich gut gemacht. Natürlich sind da fast 20 Jahre dazwischen. 15. Und da ist auch 14. der Grund, warum ich, glaube ich, Videoturm nicht so gut finde, weil ich bin ein 92er Baujahr und ich habe dir schon immer gesagt, Filme in den 90ern und frühen 2000ern habe ich fast alle gesehen, die es gibt. Und da ist halt Existenz, den habe ich 5, 6, 7, 8, 5, 10 Mal gesehen. Das ist dann halt einfach eine Jugenderinnerung, die da dran ist. Deswegen, ich kann nicht genau deuten, warum ich ihn besser finde. Da müsste ich viel mehr drüber nachdenken. Und ich habe richtig Zeitdruck hier. Aber ich fand beispielsweise das CGI im Existenz mit diesem komischen Genvieh, diese Halbkröte, halb Salamander. Ach so. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Hat mich komplett rausgebracht. Weißt du, da darf man nicht so drauf gucken. Das waren die frühen Anfänge von CGI. Ja, der Rest war ja handgemacht. Ist mir schon bewusst, aber finde, das fällt dann halt ein bisschen. Das Ende von Existenz ist fantastisch. Allein dafür muss man sich den Film einfach angucken. Es war nicht schlecht. Entschuldigung. Jetzt. Aber da fand ich, ich fand das Ende von Videodrom besser. Oh, das hat auch Interpretationsspielraum noch und nöcher. Vielleicht war mir der letzte Satz bei Existenz dann einfach noch ein bisschen zu platt auch. Ja, der hat schon wirklich mit dem Finger drauf gedrückt. So, guck mal da. Guck mal. Vielleicht hätten wir es weglassen können, dann hätte ich ihn vielleicht besser gefunden, keine Ahnung. Naja. Das soll jetzt man sag noch mal was zur Synchro, weil ich habe die beiden auf Englisch gesehen. Unbedingt zur Synchro. Also du hast ihn wieder auf Englisch, ich habe ihn auf Deutsch geschaut. Ich gehe mal hier in meine Synchros rein. Und zwar ganz interessant, die Synchronisationsfirma war Alster Studios Synchron GmbH in Hamburg. Die haben sich diesen Film angenommen, also jeder Film kriegt immer ein gewisses Studio zugeteilt und die kümmern sich dann um die Synchro. Da ist dann halt in der deutschen Synchronkartei kann man dann die Synchronsprecher mieten. Und die deutsche Synchronkartei.de ist eine meiner neuen Lieblingsseiten einfach geworden, weil ich da so tief reingedeift bin. Oh Gott, ich wollte doch nur ganz kurz gucken, wer James Woods gesprochen hat. Daraus ist eine riesenlange Recherche geworden. Ich versuche es hier ganz kurz zu machen. Aber du hattest ja Zeit, insofern. Ja, ich hatte richtig viel Zeit. Und zwar, James Woods hatte ganz viele wechselnde Sprecher im Laufe seiner Schauspielzeit. Insgesamt ist er auf 88 verschiedene Synchronsprecher gekommen. Ja, Mann. Was? 88 verschiedene Synchronsprecher hatte James Woods. Das heißt, er hat 88 verschiedene Sachen auch gedreht. Ja. Und er wurde fast. Also James Woods hat eine viel, viel längere Vita. Der ist so bei 150 locker mit dabei. Boah. Hier in Videodrome wurde er von Matthias Grimm gesprochen. Der ist leider Gottes übrigens schon verstorben am 15. März 76. Liebe Grüße, Matthias. Was? 76? Der ist 76 geworden. Ach so, und es gibt 60. zwei Matthias Grimm. Das hatte ich ja an der Arbeit schon mal ganz kurz angerissen. Ja. Mega witzig. Es gibt Matthias Grimm, der ist verstorben. Der hat hier James Woods gesprochen. Es gibt aber auch einen Matthias Grimm, der nur mit einem T geschrieben wird, anstatt mit zwei. Und der ist ein Werbesprecher. Und ich habe recherchiert, habe alles fertig gemacht. Und hätten wir haben ja die Aufnahme leider verschieben müssen, hätten wir an dem Tag aufgenommen, hätte ich euch einen Haufen Scheiße erzählt. Ich habe nämlich dann, mir ist dann nochmal aufgefallen, so, warte mal, in meinen Notizen, hier ist der mit Doppel-T geschrieben, hier nur mit einem T? Moment, da muss ich nochmal ran. Und da habe ich herausgefunden, dass ich einen falschen Synchronsprecher, so ein Jungschen Matthias Grimm, der Werbesprecher ist, aber auch eine ganz tolle Stimme hatte. Upsi. Ja, das nur da ganz kurz dazu. Ich werde euch auch Matthias Grimm gleich vorspielen. Ich möchte euch nur ganz kurz noch was zu ihm sagen. Er hat ein einziges Mal nur eine Synchro für James Woods gemacht. Und ansonsten kaum etwas Erwähnenswertes. Er war sehr viele verschiedene Charaktere in der Batman-Zeichentrickserie aus den 90ern. Ach, die ist ganz geil, ja. Da hat er ganz, ganz viele hier Schurke 1, Schurke 5, der hat da sehr, sehr viel gesprochen. Und in den Masters of the Universe-Hörspielen war er auch zu hören. Zauberer Orko, aber da kann ich nicht viel dazu sagen, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hier, aber die Batman-Serie habe ich als Kind sehr, sehr, sehr gerne gehört. Dann hast du da auch Matthias Grimm schon gehört. Wow, Cool. Und hier schiebe ich einmal ein, wie sich Matthias Grimm bei Videoturm anhört. Und es ist eine Stelle aus dem Interview mit Rena King. Rena King. Und zwar hat sie ihn gefragt, warum zeigen sie so viel brutale Sachen auf ihrem Sender? Und er antwortet folgendes, Achtung, es geht los, Matthias Grimm. Weil wir uns wirtschaftlich behaupten müssen, wir sind klein. Und aus Gründen des Überlebens müssen wir den Leuten zeigen, was sie sonst nicht sehen. Und das tun wir. Der ist so, ich tut mir wirklich leid, Matthias Grimm. Mögest du in Frieden ruhen, aber James Woods ist hier absolut beschissen synchronisiert. Den ganzen Film über. Also, du hast meine Reaktion wahrscheinlich gerade gesehen. Ja, ich habe deine Reaktion gesehen. Ich war richtig erschrocken. Also, wenn ich jetzt nur die Stimme höre und das, was gesagt wird, würde ich jetzt nie drauf kommen, dass das vielleicht James Woods sein wird. Weil James Woods, ich bin ja noch viel tiefer gegraben. Hat ja noch 87 andere Sprecher. Die meisten Einsätze für James Woods hatten Frank Glaubrecht und Manfred Lehmann. Ach, sagen dir die Namen was? Also, ja, Manfred Lehmann, da hat es sofort. Der natürlich ist. Noch nichts sagen. Entschuldigung. Weil die er hat auch die Praktika-Werbung gemacht. Manfred Lehmann. Ja, jetzt, das ist ja klar, oder? 20% auf alles. Außer Kinderung. Fangen wir dann gerne mal mit Manfred Lehmann an. Den spiele ich euch hier einmal vor. Der hat ihn sehr viel synchronisiert. Wo denn zum Beispiel? Manfred Lehmann hat ihn, glaube ich, auch bei, ach so ja, das hier, John Carpenters Vampire. Da hat er ihn gesprochen. Daher kenne ich ihn auch. Ah, und ich hatte dir ja auch schon mal eine lustige kleine Mini-Anekdote gesagt, dass ich dachte, dass bei John Carpenters Vampire Bon Jovi mitspielt. Ich habe nochmal recherchiert. Und jetzt weiß ich, warum ich das verwechselt habe, denn Bon Jovi spielt in John Carpenters Vampire Los Muertos mit. Das ist ein billiger Abklatsch. Der ist auch nicht, der hat auch nichts mit John Carpenters Vampire zu tun, sondern ist von Tommy Lee Wallace, hat aber John Carpenters mit im Titel, weil das rechtmäßig, glaube ich, so sein musste. Ja. Und da hat Bon Jovi die Hauptrolle. Deswegen habe ich das verwechselt. Und John Carpenter ist natürlich auch gut darin, Geld mit seinem Namen zu verdienen. Ja. Deswegen. Jedenfalls hat er ihn 1998 dann in John Carpenters Vampires gesprochen. Ich habe jetzt hier einen Einspieler. Ich würde dich mal fragen, ob du erkennst, erstens, welche Stimme das ist, aber das wirst du natürlich wissen. Und welcher Film ist dieser Einspieler von Manfred Lehmann? Amerikanische Dollar. Alles in Bar, selbstverständlich. Die Hälfte jetzt, die andere bei Abschluss. Kann ich dir sofort sagen. 70 Millionen. Du kann weißt ich dir sofort sagen, ja. Das ist Bruce Willis in Der Schakal. Absolut korrekt. Und ich bringe ja jede Runde, jede Folge immer eine Jack Black-Referenz mit. Ja, spielt mit. Und dem wird der Arm weggefetzt. Ja. Mit genau der Kanone, die hier gerade gekauft wird. Ganz genau, richtig. Das war, deswegen musste ich einfach so tief reingehen, um auch noch eine Referenz zu Jack Black zu finden. Hast du gut gemacht, ja. Manfred Lehmann, man hört's ja, Bruce Willis. Der kenne ich ihn jetzt spricht auch Gérard Depardieu, Dolph Lundgren und Kurt Russell. Sind so seine bekanntesten. Krass, also, sobald man Bruce Willis hört, kann man jetzt also auch an James Woods denken, Gérard Depardieu, Dolph Lundgren, Kurt Russell. Am zweithäufigsten, wobei Manfred Lehmann war am zweithäufigsten an James Woods dran. Klingt ein bisschen sexuell, aber lass mal so. Am häufigsten hat ihn Frank Glaubrecht gesprochen. Und das, den wirst du auch erkennen. Hier kommt ein Einsprecher von Frank Glaubrecht. Das ist Mark, hat den weltweit größten Sexappeal, spricht so gut wie nie. Nicht mal, wenn er auf Sendung ist, was interessant ist. Erkennst du die Stimme? Was hast du für einen Blick, für ein Bild vor deinen Augen? Pierce Brosnan. Das ist an sich korrekt. Hier allerdings war es die Synchronisation von Bill Nye. Der N-I-G-H-Y geschrieben wird. Falls man sich fragt, wie es ausgesprochen wird, Bill Nye. Jetzt will ich nicht sagen, welcher Film es ist, weil ich Angst habe, dass es falsch ist. Nee, erzähl. Ah, jetzt habe ich den Anfangsbuchstaben schon gesagt. Na, dieser Weihnachtsfilm, oder? Nein. Okay. Radio Rock Revolution. Stimmt, da spielt er auch mit. Sehr guter Film, ja. Und Frank Lobrecht ist eben halt Bill Nye, Pierce Brosnan, Kevin Costner, Al Pacino. Ja, ja, oh, ne? Jetzt, Mann, jetzt ey. Wie krass das ist. Manchmal tut es auch richtig weh, weil man sich dann denkt, oh, jetzt kriege ich es nie wieder aus dem Kopf. Und das mache ich immer sehr, sehr gerne hier in meiner kleinen Rubrik der Synchronkartei. Mhm. Damit hier nicht nur Männer sind und wir irgendwelche sexistischen Vorwürfe bekommen, habe ich selbstverständlich auch herausgefunden, wen, also Deborah Harry spielt ja hier Nikki in dem Film Videodrome und wird gesprochen von Katrin Miklet, die übrigens in einem Monat 91 wird. Wow. Katrin Miklet klingt so. Ich glaube, dass wir heute in überstimulierten Zeiten leben. Wir suchen Stimulation, wo es gerade geht. Wir stopfen uns voll damit. Wir wollen immer mehr davon, egal ob sie fühlbar, emotional oder sexuell ist. Das war ein kurzes Statement von Nikki aus dem Film, als es darum ging, über überstimulierte Zeiten und dass sie das nicht gut findet. Weil sie ist ja irgendwie so eine Therapeutin oder eine Radio, sie macht da was im Radio. Radiotherapeutin, ja, gibt ja die Szene. Ja. Sadomasochistische, ja gut, lassen wir das mal. Ich wünsche dich jetzt nicht gesagt. Okay. Genau, das war meine kleine Synchronsprecherkartei bei der nächsten Folge gerne. Woher kennt man sie jetzt noch? Ganz unbekannt. Okay. Ganz, ganz unbekannt. Okay. Sie hat sehr, sehr viel kleine Serien-TV-Produktionen mitgesprochen, aber hat auch nie einen Schauspieler mehrfach gesprochen. Also war das wie bei Matthias Grimm quasi der Karrierehöhepunkt sozusagen? Also es war die erwähnenswerteste, die erwähnenswerteste Sprechrolle. Aber das ist ja auch witzig, dass beide Hauptdarsteller, sag ich jetzt mal, von Leuten synchronisiert wurden, die davor oder danach nichts Vergleichbares. Ja, nichts Vergleichbares. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, von der Größe her hatten können. Ja. Wow. Oh, interessant. Auf jeden Fall. Ey, und wir sind hier mit einer Stunde 15. An sich könnten wir jetzt direkt rausgehen und wir geben uns jetzt noch Hausaufgaben auf. Oder wir gehen noch ganz, ganz schnell, so richtig blitzartig, durch eine neue Rubrik. Und zwar heißt diese Rubrik Nice oder Scheiß. Okay. In der Horror Edition, wir haben ja Oktober. Ich gebe dir jetzt 10 Filmnamen und du sagst einfach nur nice oder scheiß. Das geht ganz schnell. Wir sind hier in 2 Minuten durch. Bist du bereit? Ich darf auch sagen, wenn ich nicht gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen. Ja, du kannst auch ganz kurz, wenn es um so Filmreihe geht, kannst du auch irgendwie ganz kurz sagen, ja, nice bis hierhin, scheiß ab da. So. Okay, fang an. Okay, es geht los. Smile. Nice. Die Scream-Reihe. Okay, nice. Gibt's das? Ja, ja, du kannst Sachen erfinden. Okay, nice. Ich kenne bloß den ersten und den vierten. Und den, ersten und fünften. Beide nice. Zweiter ist der beste Teil. Die Halloween-Reihe. Kenne ich nur den ersten und die neuen. Der alte nice, sehr nice. Geil nice. Die neuen. Nice Scheiß. Die neuen ersten beiden, den ganz, ganz neuen habe ich noch nicht gesehen. Boah, vielleicht schon fast ein bisschen scheiß wieder. Weiter. Freitag der 13. Reihe. Nicht gesehen, weiter. Nightmare on Elm Street Reihe. Nicht gesehen, weiter. Was? Sorry. Hellraiser. Ich kenne bloß die Szene, wo der in das Bett so einsinkt. Ja, die ist ganz geil. Das ist aus dem die ist mega nice. Und weißt du auch, wer da ins Bett gezogen wird? Johnny Depp. Ja, so ist oder? Es. Korrekt, ja. Und es gibt auch eine richtig gute Geschichte, wie die das überhaupt gemacht haben, aber das führt zu weit. Da kann man sich auf Netflix aber mal angucken, unsere Filmjahre oder so. Da gibt es eine kleine Doku dazu, wie sie das gemacht haben. War sehr, sehr gut. Die Hellraiser-Reihe. Ja, ich habe den ersten und zweiten im Kino gesehen, als die wiederaufgeführt wurden vor ein paar Jahren. Den zweiten im mega Kino. Mega nice, geil. Mega nice. War richtig geil. Also, dann kommen wir zum nächsten. Habe ich mir auch das Poster mitgenommen. Ja, natürlich. Sinister. Nicht gesehen, weiter. Wow. Braindead. Auch nicht gesehen, weiter. Ach, du Scheiße, der hat Braindead nicht gesehen. Nee. Und der Exorzist. Geiler Scheiß. Geiler, nicer Scheiß. Das war die Rubrik Natürlich. Nice Scheiß für diese Woche. Bei der nächsten Folge kannst du mir dann sehr gerne 10 Filme mitbringen und ich sage nice oder Scheiß. Juhu. Damit sind wir durch mit den Themen. Ich finde sogar, wir haben es richtig zackig, also übelst zackig, oder? Wie hast du dich gefühlt? Ja, ganz gut. Ist ein gutes Verhältnis gewesen, glaube ich. Ja. Wir werden es ja dann merken, wie das Feedback ankommt. Ich würde euch Zuhörenden also dann tatsächlich auch bitten, wenn ihr bereits Kritik abgegeben habt, könnt ihr das sehr gerne nochmal auffrischen, oder wenn ihr noch keine Kritik abgegeben habt, schreibt uns gerne an auf Twitter, Letzte Reihe Parkett, Instagram, Letzte Reihe Parkett. Da sind wir eigentlich immer zu bekommen. Wir haben auch eine Website. Wie lautet die, Yves? Letzte Reihe Parkett.github.org? Fragezeichen. Ach ja, jetzt kommst du hier mit sowas. Ich gucken, Arschloch. Die Internetseite ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die ist auch auf Instagram verlinkt. Also ja, wir haben sie auch auf Instagram da verlinkt. Einfach mal, ja. Das habe ich dann gemacht, ja. Und darüber könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Die ist da auch hinterlegt, auf der Website. Das hat bei mir übrigens nicht funktioniert, das Kontaktformular. Das müssen wir aber nochmal gucken. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Ansonsten findet ihr uns auf jeden Fall. Hast du noch ein paar letzte Worte? Na, wir müssen noch die Hausaufgaben verteilen. Ach so, ja, genau. Wir wollten ja, dass die Leute wissen, was beim nächsten Mal drankommt. Und korrekt. Zwar, ich hatte dir mal erwähnt vor ein paar Wochen, Da Nachtmar, ist ein deutscher Film. Sollte ich mit Kopfhörern gucken, kann ich mich erinnern. Kopfhörer und sehr laut, bitte. Der Nachtmar, M-A-H-R, ne? Ja, so wie Albtraum halt. Oh, ich dachte mal Nightmare. Ist ja. Nachtmar, Albtraum? Wusste ich nicht. Ich lerne ja noch richtig was dazu. Oder? Der Nachtmar gucke ich mir an. Den kannst du mir auch, glaube ich, geben, ne? Hast du das schon erwähnt? Habe ich da. Und ich gebe dir auf einen meiner Lieblingsfilme, Der Mondmann. Und wenn du es schaffst, auch noch die Dokumentation davon auf Netflix, sind dann 4 Stunden deiner Zeit. Ich versuch's. Ja, ja. Kenne ich beides noch nicht, deswegen. Super. Cool. Dann war's das für heute. Absolut. Danke fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind gespannt und sehen uns beim nächsten Mal wieder in der letzten Reihe Parkett. Letzte Reihe Parkett. Sanfte Grüße, Dominik. Sanfte Grüße, Yves. Und vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao. So, kann ich ausmachen? Ja, ich mache jetzt auch aus. Okay. Hallo Scotty, hallo Eve, ich bin der Mario und ich möchte euch den Film Die Verurteilten nahelegen. Mit Tim Robbins und Morgan Freeman, ich weiß jetzt leider nicht, wer den gemacht hat. Springender Punkt ist, richtig, richtig geiler Film. Hat eine richtig geile Handlung, dreht sich hauptsächlich im Gefängnis, wo Tim Robbins eben unschuldig reinkommt. Muss sich dort richtig zurechtfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr den nehmen würdet, und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.